Benzin, Bentley, steige meinem Wagen, fliege durch die Straßen, Rebel, MJ, Jordan, Zebi, steig in die Bugatti, saus an dir vorbei, Tsunami. Und du hältst deine Fresse wie bei Pantomime. Ich hab noch Platz für eine Chica in meinem Lamborghini. Deine Wohnung ist so groß wie meine Gesangskabine. BMW, Anthrazit, Motor, Kampfmaschine. Flex raus, lass ziehen, denn ich will das. Ich chill im Benz mit Jasmin und Mathilda. Fahr nach Essen, Krei bei Fahrer Abdo. Ich bin am Schein roh, ich bleib bei Macho. Ende und Schluss, denn der Gangster ist im Club. R&B Sensation, heb die Hände in die Luft. Lilane Scheine, Amino, Mo, Phoenix, Benzin, Bentley, K&B Street Kings. That's right, baby. Let's go. Jetzt schau mich an, Bruder, ich bin am Glänzen. So muss das sein.